Es ist 19 Uhr. Radio Essen. Die Nachrichten. Mit Lars Kosmeier, guten Abend. Ampel-Koalitionsvertrag könnte schon morgen vorliegen. 2G-Regeln in NRW im Freizeitbereich und das Wetter, die Temperaturen in der Nacht gehen auf 0 bis 4 Grad zurück. Der geplante Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP könnte laut den Fraktionen bereits morgen vorgelegt werden. Das hat unter anderem SPD-Vize Kühnert gesagt. Damit würden die Parteien in ihrem Zeitplan bleiben. So wie Tasso Wale berichtet. Es geht wohl nur noch um den allerletzten Schliff. Geplant war ohnehin, dass der Koalitionsvertrag diese Woche festgezurrt wird. Denn die Zeit drängt. Am 6. Dezember, also übernächsten Montag, soll SPD-Kanzlerkandidat Scholz zum neuen Kanzler gewählt und seine Regierung vereidigt werden. Vorher wollen die Grünen aber noch ihre Mitglieder zum Koalitionsvertrag befragen. Bei SPD und FDP stehen Parteitage an. Spannend wird, wer welchen Ministerposten übernehmen wird. Grünen-Chef Habeck und FDP-Chef Lindner wollen zum Beispiel beide Finanzminister werden. NRW-Gesundheitsminister Laumann schließt mittlerweile auch eine allgemeine Corona-Impfpflicht nicht mehr aus. Es sei ja immer so, dass eine Debatte weitergehe, sagte Laumann. Es könnten auch immer mehr Geimpfte nicht mehr akzeptieren, dass man wegen eines bestimmten Prozentsatzes von Menschen einfach nicht aus der Sache herauskomme. Von morgen an gilt in NRW aber erst einmal 2G für viele Freizeitaktivitäten. Nur noch Geimpfte und Genesene können zum Beispiel Restaurants, Weihnachtsmärkte, Kinos oder Tierparks besuchen. Für Bars, Diskos und Karnevalsveranstaltungen ist noch ein zusätzlicher Test nötig. Ausnahmen gelten für Menschen, die nicht geimpft werden können. Das neue Infektionsschutzgesetz mit Regeln für 3G am Arbeitsplatz sowie in Bus und Bahn tritt morgen in Kraft. Es wurde heute im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Thomas Bock berichtet. Es ist das erste Gesetz, das die wohl neue Ampelregierung aus SPD, Grünen und FDP vorgelegt hat. So muss man ab morgen am Arbeitsplatz nachweisen, dass man geimpft, genesen oder frisch negativ getestet ist. Der Arbeitgeber soll das kontrollieren und dokumentieren. 3G soll dann auch in Bus und Bahn gelten und zumindest mit Stichproben kontrolliert werden. Flächendeckende Ausgangsbeschränkungen und Schulschließungen gibt es vorerst aber nicht mehr. Am 9. Dezember soll dann eine Bund-Länder-Runde besprechen, ob das Gesetz so ausreicht oder ob es nachgeschärft werden muss. Nach jahrelangem Ringen hat die Reform der milliardenschweren europäischen Agrarpolitik eine der letzten Hürden genommen. Das EU-Parlament hat zugestimmt. Künftig soll etwa ein bestimmter Teil der Agrargelder an Umweltauflagen geknüpft sein. Außerdem sollen Bauern mit kleineren Höfen gezielt unterstützt werden. Eine ständige Krisenreserve soll die Landwirte in Zeiten von Preisschwankungen schützen. Stimmen auch die Mitgliedstaaten zu, könnte die Reform 2023 in Kraft treten. Und das waren die Nachrichten mit Lars Kosmeil. Das Wetter. In der Nacht gehen die Temperaturen auf 0 bis 4 Grad zurück. Teils ist es nebelig. Morgen anfangs stark bewölkt und trüb. Dann lockert es im Tagesverlauf etwas auf. 5 bis 8 Grad. NRW Verkehr. Die Staus hat 5 Minuten Zeitverlust. A1 Münster-Osnabrück zwischen Münster-Nord und Greven. 4 Kilometer 5 Minuten. Und A3 Arnheim-Oberhausen zwischen Hünxe und Dienstlaken-Nord. 1 Kilometer 5 Minuten mehr. Gute Fahrt. Radio Essen am Abend. Nach 7, Matthias Hensel hier, wunderschönen guten Abend. Pitbull mit Timber jetzt gleich hier. Ein kleiner Funfact, ihr wisst, ich mag diese Funfacts. Eigentlich sollte da Rihanna mit am Start sein, aber die hat dann kurzfristig aus Termingründen abgesagt. Naja, und dann kann eben Kesha als Ersatz. Nach dem Erfolg hier, Platz 1 in vielen Ländern, unter anderem auch bei uns natürlich 2013. Ich weiß nicht, ob sie den Termin da nicht hätte verschieben können sollen, da diese Rihanna. Obwohl, jetzt so ein Mega-Hit mehr oder weniger, bei der macht wahrscheinlich auch nicht mehr viel aus. Ne? So, was ist denn hier so? Ach, den Hit hier, ach komm, ihr wisst schon. It's going down, I'm yelling timber, you better move, you better dance, let's make a night, you won't remember, I'll be the one, you won't forget. Won't, but I run now. Bowl it, order me another round. Homie, we about to clown. Why? Cause it's about to go down. Swing your partner round and round. Wie beim Essen, nach sowas Herzhaften will ich was Süßes. Auch bei Musik. Nach diesem hier Power Dance Pop von Timber. Erstmal wieder ein bisschen runterkommen, ne? Adele, Easy on Me. Lasst es euch schmecken. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know that. da will auch keiner aufhören. Erst au, dann düdüdüm vom Schlagzeug, dann noch die Gitarre. Keiner will aufhören. Knockin' on Heaven's Door. Geiler Song. Oder wie es für Jens Spahn bald heißt, hier nicht Knockin' on Heaven's Door, sondern, pass auf, Knockin' on Arbeitsamt Door. Naja gut, ganz so schlimm wird's nicht, wie dieser Witz auch. Aber bald ist das halt nicht mehr, ne? Gesundheitsminister. Bis dahin hat unser noch Gesundheitsminister aber viel erzählt, die Tage wieder, auch mal wieder betont, wir müssen jetzt wirklich einen Zahn zulegen in Sachen Impfen. Dieses Wie, das ist ja gut, das ist eine andere Frage. Aber manchmal hat man ja auch so ein bisschen das Gefühl, alle warten darauf, ne, dass endlich die neue Regierung, die Ampel an den Start geht und die das dann irgendwie machen. Rettet Deutschland. Die Profis kommen. Ja, ach komm, schreibt's mir einfach per WhatsApp. Tag, ihr Ampelmännchen. Und Ampelfrauchen natürlich. Ich frag's mal direkt frei raus. Wann habt ihr eure Pfadfinderfreizeit denn mal durch und fangt endlich an zu regieren? Ich will nämlich noch in Urlaub, bevor wieder alles dicht ist. Olaf Scholz schreibt: Liebe Frau Vorgängerin, die immer noch meinen Schreibtisch blockiert, ein bisschen wirst du das mit der Regiererei wohl noch machen müssen. Unsere nächsten Koalitionsgespräche finden erst morgen Abend am Glühweinstand statt. Ja, ja, schon klar. Und dann gibt's den Startschuss, ja? Gerhard Schröder schreibt: Ja, das sind mal Verhandlungen ganz nach meinem Geschmack. Erst ordentlich einen bechern und dann läuft das schon. Wir werden ein Koalitionspapier vorlegen, das den politischen Aufbruch in der Bundesrepublik... Ach, Klappe, Olaf. Keine Sau interessiert sich für euer Koalitionspapier. Ob die Grünen ihren Stoff bald legal beim Lidl shoppen dürfen oder der Lindner mit seinem Porsche weiterhin mit 300 Sachen zur Arbeit brettert. Die Menschen in diesem Land brauchen eine starke Hand gegen Corona. Die Impfpflicht muss her. Karl Lauterbach schickt ein Herz-Emoji. Ja, mach du das doch noch fix, Angela. Bei dir ist es doch egal, ob du dich noch unbeliebter machst. Ich bin doch erst der Neue. Das ist meine SPD, so wie ich sie kenne und liebe. Nee, lass mal. Also, ich hatte genug Ärger in letzter Zeit. Hier die Wirecard-Nummer, diese G20-Geschichte in Hamburg. Obwohl, Moment mal, Olaf. Stimmt ja, das hast ja alles du verkackt. Ja, dann kannst du das mit der Impfpflicht ja jetzt auch machen. Ich gehe jetzt mal schön in die Kantine. Ja, ich habe noch so viele Essensmarken, die muss ich alle noch auf den Kopf kloppen. Ciao. Rettet Deutschland. Jetzt auch überall, wo es Podcasts gibt und auf radioessen.de. I can work you out. Are you thinking about something better? Holding on to you while you drag me through stormy weather. The only time you smile is in the photographs. And when I pull you close, just like you're holding back. time, so leave with me again. Mit festlicher Beleuchtung. Zum Beispiel Lichterketten für je nur 2,99 Euro. Hol dir jetzt zauberhafte Inspirationen für ein stimmungsvolles Zuhause. Nur solange der Vorrat reicht. Kick, der Preis spricht für sich. Großer Black Sale auf Schalke. Vom 26. bis 29. November. Spare bis zu 70% auf ausgewählte SO4 Fanartikel. Darunter Trikots, Teamwear, Winterjacken, Weihnachtsartikel und vieles mehr. Sichere dir jetzt deine blau-weißen Black Deals in allen SO4 Fanshops oder online unter store.schalke04.de. FC Schalke 04. Wir leben dich. Ruhrgenuss Plus. Für Genießer ein Muss. Der Löwe brüllt wieder. Endlich wieder leckere bayerische Schmankerl. Krosse Haxen, frische Brezen, zünftige Brotzeit und kühles Weißbier. Freut euch auf das gesellige Beisammensein. Der Löwe, das bayerische Brauhaus im Herzen von Essen am Kopstadtplatz. Die Radio Sparbox. Geklickt. Gespart. Okay, you were born. need more hours with you. You spent the weekend getting even. Ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll out that wood, babe. And let me close. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Am 23. November mit Julian Schildheuer. Guten Abend, schön, dass ihr mit dabei seid. Ab morgen gelten in ganz NRW und auch bei uns in Essen neue Corona-Regeln. Im gesamten Freizeitbereich gilt dann die 2G-Regel. Das heißt, dass nur noch geimpfte und genesene Menschen Amateursport betreiben, ins Restaurant oder auf den Weihnachtsmarkt gehen dürfen. NRW-Gesundheitsminister Laumann sagte auf der Pressekonferenz heute, dass Ungeimpfte von weiten Teilen des gesellschaftlichen Lebens ausgeschlossen werden. Zudem soll mehr Sicherheit geschaffen werden. In Diskos, Bars und bei Karnevalsveranstaltungen müssen deshalb auch Geimpfte und Genesene einen negativen Corona-Test vorlegen. Auch in Kosmetikstudios oder bei anderen körpernahen Dienstleistungen gilt 2G. Ausgenommen sind da allerdings Betriebe der medizinischen Fußpflege oder Friseursalons. Hier reicht auch ein negativer Corona-Test. Während diese neuen Corona-Regeln ab morgen in NRW eingeführt werden, wird weiter über eine generelle Corona-Impfpflicht für alle gestritten. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst will darüber sprechen, allerdings müsste auch der Ethikrat in eine solche Entscheidung eingebunden werden. Mehrere Politiker in Deutschland haben ihre Sicht zur generellen Impfpflicht mittlerweile geändert und fordern die jetzt. Rechtsexperten sagen, dass eine Impfpflicht auch mit dem Grundgesetz vereinbar wäre. Wir haben euch heute Morgen gefragt, wie ihr zu einer generellen Impfpflicht steht. Etwas mehr als die Hälfte der Befragten in der Radio Essen Umfrage sind für die Impfpflicht. Etwas weniger als die Hälfte sind dagegen. Ihr habt heute Morgen auch eure Argumente ausgetauscht. Für mich wäre eine Impfpflicht ein absoluter Eingriff in meine Unversehrtheit, weil mir keiner garantieren kann, wie das ausgeht. Ich wäre sofort dafür, denn Nicht-Geimpfte gefährden mein Leben. Die Ergebnisse unserer Umfrage sind ähnlich zu denen deutschlandweiter Umfragen. Auch hier ist mehr als die Hälfte der Menschen für verpflichtende Impfungen. Sollten die kommen, könnten ungeimpften Menschen zum Beispiel Geldstrafen drohen. Rund um die Corona-Impfungen gibt es aber auch gute Nachrichten aus Essen. Nach der Ankündigung von 2G lassen sich spürbar mehr Essenerinnen und Essener impfen. Die Stadt hat bei ihren Impfaktionen letzte Woche mehr als 900 Erstimpfungen gezählt. In den Wochen davor waren es immer nur etwa halb so viele. Die meisten Menschen kommen allerdings zu den Impfaktionen, um sich das dritte Mal impfen zu lassen. In der Innenstadt gab es letzte Woche deshalb auch eine lange Schlange vor dem Impfbus. Auch in den nächsten Tagen fährt der Impfbus in Essen mehrere Standorte an. Wo genau er steht, erfahrt ihr auf radioessen.de. Die Ruhrbahn bekommt neue Niederflurbahnen. Damit können Rollstühle und Kinderwagen besser und sicherer rein- und rausrollen. Die ersten zwei Bahnen werden gerade getestet. Nach und nach sollen 30 moderne Niederflurbahnen dazukommen. Die neuen Fahrzeuge sehen fast so aus wie die alten. Von innen hat sich aber mehr getan, sagt Martin Drebs von der Ruhrbahn. Die Sitze sind ein bisschen schicker, ein bisschen gefälliger unserer Meinung nach und sind auch ein bisschen ergonomischer noch ausgeformt. WLAN haben wir auch auf den Fahrzeugen und wir haben auch USB-Steckdosen. An jedem Zweiersitz sind immer auch zwei USB-Steckdosen, sodass man eben sein Handy mal eben aufladen kann, während man fährt. Die neuen Bahnen kosten insgesamt 90 Millionen Euro, also knapp 3 Millionen Euro pro Fahrzeug. Wieder bekommt ein Essener Sportverein Zehntausende Euro vom Land NRW. Der VfB Frohnhausen bekommt mehr als 46.000 Euro. Damit soll die Tennisanlage des Vereins instand gesetzt werden. Sportvereine bei uns in der Stadt bekommen immer wieder Geld vom Land. Das ist ein spezielles Projekt, um die Vereine besser auszustatten oder Sportanlagen zu modernisieren. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. In der Nacht bleibt es weiter sehr wolkig und es bildet sich auch hier und da Nebel. Die Temperaturen bleiben aber um die 5 Grad. Morgen bleibt es dann grau bei uns in der Stadt. Viele Wolken hängen über Essen. Horst und Kupferdreh kommen auf höchstens 7 Grad. Am Donnerstag fällt dann immer wieder Regen. Die nächsten Nachrichten aus Essen gibt's morgen früh wieder im Programm bei Radio Essen ab 6 Uhr. Und natürlich jederzeit online auf radioessen.de. Ich bin Julian Schildheuer und wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Abend. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the freeway, riding shotgun with you. Two hearts in the fast lane, we had big dreams in blue. Playing sweet child of mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long, too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. You're just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Gucken, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben. Ich liebe den Herbst, weil die Bäume dann immer so bunt werden und alles ist einfach viel farbenfroher. Die besten aktuellen Hits und die Songs, die zu eurem Leben einfach dazugehören. Radio Essen.

Fleetwood Mac, Little Lies, um gleich Viertel vor acht. Und ihr habt gemerkt, ich habe erst Wonder Vision gesehen und nun, jetzt kommt schon morgen die fünfte neue Marvel-Serie in diesem Jahr auf den Streaming-Plattformen raus. Das ist unglaublich. Ist ja auch. Was haben wir hier jetzt auf dem Streaming-Portal Disney Plus? Hawkeye kommt morgen. Ein weiterer Avenger bekommt da seine eigene Show. Unser Film- und Serienfachmann Jörg Albrecht, der hat das schon gucken dürfen. Die alte, ich sag's mal lieber nicht, bin ein bisschen neidisch auf ihn. Aber du hast nicht die komplette Serie gesehen, ne? Nee, von den 6 Folgen hat man mir vorab die ersten 2 zur Verfügung gestellt. Und das, um mal ein wenig aus dem Nähkästchen zu plaudern, mit unzähligen, ich nenne sie mal Online-Sicherheitsschleusen, doppelter Authentifizierung, zig Login-Codes. Da musste ich auch noch 5-mal was gegenzeichnen. Ja, ich kam mir fast vor wie ein Geheimagent. Da frage ich doch mal direkt, hat sich denn der Aufwand wenigstens gelohnt? Naja, ich bin ja jetzt nicht der Mega-Marvel-Fan, muss aber schon sagen, dass mir die neuen Serien, also vor allem WandaVision und Loki, schon richtig gut gefallen haben. Und um auch deine Frage zu beantworten, Hawkeye schließt daran nahtlos an. Die Vergangenheit hat mich eingeholt. Müssen wir uns Sorgen machen? Nein, oder ist... nein, alles in Ordnung. Ich bin Weihnachten wieder zu Hause. Ich verspreche es. Also so ein bisschen so eine Serie wie für die Vorweihnachtszeit gemacht. Ja, so ein bisschen lässt Stirb langsam grüßen. Die Handlung, die beginnt 6 Tage vor dem Fest. Clint Barton alias Hawkeye hängt mit seinen Kindern in New York ab. Und alles könnte Friede, Freude, Eierpunsch sein. Würde da nicht auf einmal ein Terrortrupp auftauchen. Plus eine Gestalt, die nun ausgerechnet in einem Outfit rumläuft, das Hawkeye früher mal selbst getragen hat. Mit diesem Anzug habe ich mir eine Menge Feinde gemacht. Genau wie jetzt auch sein neuer Träger. Das heißt, es ist eine Trägerin. Du bist Hawkeye. Und wer verflucht bist du? Einige Leute nennen mich tatsächlich die beste Bogenschützin der Welt. Und die wird von Hayley Steinfeld gespielt. Ja, und als Hawkeye sehen wir natürlich wieder Jeremy Renner. Ganz so ernst und düster wie in den letzten Avengers-Filmen oder auch aktuell bei den Eternals scheint es jetzt bei Hawkeye aber nicht zuzugehen, oder? Nee, bei den Serien, da achtet Marvel-Mastermind Kevin Feige schon sehr darauf, dass die, um direkt mal bei Weihnachten zu bleiben, sowas wie ein bunter Teller sind. Da trifft Action auf Comedy und auf Family-Entertainment. Ich fand's kurzweilig und verraten kann ich auch schon, die Superhelden der Phase 4 im Marvel-Filmuniversum üben schon mal Teamarbeit. Na, fröhliche Weihnachten. Also ab morgen heißt es Hawkeye bei Disney Plus, die 5. neue Marvel-Serie in diesem Jahr, hat uns Jörg Albrecht vorgestellt. Danke. Allerdings bin ich so ein bisschen enttäuscht, wenn ihr Jörg kennt, dass du kein einziges Mal so einen Witz gemacht hast wie da haben sie voll ins Schwarze getroffen oder da wird der Bogen zwischen X und Y geschlagen, so hier von wegen Flitzebogen bei Hawkeye und so. Naja, anderes Thema. Jetzt neu bei uns. Martin Island. Wir spielen die Hits im besten Mix. Radio Essen. Where did you go again? Did you head fall down a rabbit hole? All he wanted was in. But I let him down and he let me go. Now I'm sorry. I promise it won't happen again. Yeah, I'm sorry. Alice Merton Island um gleich 7:50. Und wenn ihr mitmacht bei uns, dann könnt ihr euch vielleicht auch so eine Insel leisten oder zumindest einen sehr langen Urlaub in der Südsee machen. Radio Essen. Der Geldregen. Eure Chance auf 50.000 Euro. Wir haben heute wieder mal ein fleißiges Bienchen aus dem Verkehr gezogen, nämlich Außendienstleister Mario. Der war gerade auf dem Weg zum nächsten Kunden. Mario ist, müsst ihr wissen, frisch verheiratet und mitten im Hausbau, kann also so ein bisschen extra Kohle eigentlich ganz gut gebrauchen. Deswegen hat er sich die auch nicht entgehen lassen. Hier bei uns im landesweiten Geldregenstudio. 20.000 Euro. Stopp. Bist du sicher? Ich bin mir sowas von sicher. Wie geil ist das denn? Oh, ich hab hier gerade, glaube ich, 180 Puls, ey. Oh. Ihr macht das aber auch spannend, ey. Ja, das ist doch, so soll es doch auch sein. Oha. Da freut sich jemand. Ja, warum wohl? 20.000 Euro, das ist der Grund. Die gehören jetzt allein Mario und seiner Frau, weil er sehr gut zugehört hat hier im Radio. Also herzlichen Glückwunsch auch nochmal hier von mir. Und morgen legen wir nochmal eine Schippe drauf. Wir verstecken nämlich gleich zweimal 25.000 Euro. Es lohnt sich also wirklich. Bewerbt euch einfach schon jetzt über die landesweite Geldregen-Hotline 01379 36 5000. Das ist die Nummer. Die kostet 50 Cent vom deutschen Festnetz. Vom Handy ist deutlich teurer. Mitmachen geht ab 18 und alle Teilnahmebedingungen gibt's bei uns auf unserer Homepage. Ich sag schon mal viel Glück. Radio Essen. Der Geldregen. Eure Chance auf 50.000 Euro. Only 24 hours in a day, 24 hours can escape. In my head, every night could be a real dark place. I got this great cloud over my head, breaking down here in my bed. And I'm running round, round, and round, just to go nowhere. Deep under the surface, I'm smiling but I'm hurting. No one else can bring this all back to my face. Who's gonna break these bones? I'm in beautiful. Who's gonna love me now? Oh, when the lights go out, who's gonna pick me up? I feel like I'm not enough. Who's gonna love me now? Oh, when the lights go out. There's only so many feelings I can hide, so many tears to cry. Trying to be somebody to everybody who feels tired. Only got so much energy left in me. And I'm running round, round, round, just go nowhere. Deep under the surface, I'm smiling but I'm hurting. No one else can bring this all back to my face. From the first time I say fuck.